Vor rund 100 Jahren also wurde Agatha Christies bahnbrechender erster Roman »Das fehlende Glied in der Kette« veröffentlicht. Das Buch, das uns erstmals mit Hercule Poirot bekannt machte. Die Geschichte spielt 1916 mitten im Ersten Weltkrieg. Lieutenant Hastings, ein Armeeoffizier, ist an der Westfront verwundet worden. Sein alter Freund John Cavendish lädt ihn ein, seinen Heimaturlaub auf dem schönen Landgut Stiles Court zu verbringen. Hastings wohnt auf Stiles, einem herrschaftlichen Landsitz mit einer imposanten Auffahrt. Die Geschichte erfüllt viele unserer Erwartungen an einen Agatha Christie-Krimi. Freundlicherweise liefert sie uns einen Grundriss. Wir müssen den Roman also als Puzzle betrachten. Aber auf Stiles brodelt es. Johns Stiefmutter Emily Inglethorpe hat einen neuen, etwas jüngeren Ehemann gefunden. Mr. Hastings, my husband. I'm delighted to meet you, Lieutenant Hastings. Und der Rest der Familie ist misstrauisch ob seiner Absichten. Watch that devil. Die Figuren in ihrem ersten Roman sind die typischen Charaktere, die man in einem Christie-Krimi erwartet. Also die üblichen Verdächtigen und Opfer aus der oberen Mittel- oder Oberschicht. Sie interessieren sich sehr für ererbten Wohlstand und wie sie ihn für sich nutzen können. Es gibt also eine Reihe von Personen, die guten Grund haben könnten, den Familienstammbaum zu ihrem Vorteil zu beeinflussen. Während sie den Roman schrieb, wurde Agatha von der allgemeinen Krankenpflege in die Spezialapotheke des Krankenhauses versetzt, wo sie viel über Gifte lernte. So wurde Gift in ihren Geschichten immer öfter das Mordinstrument der Wahl, auch in Das fehlende Glied in der Kette. Als Mrs. Inglethorpe vergiftet aufgefunden wird, nutzt Agatha ihr Spezialwissen, um die undurchsichtige Geschichte sehr gekonnt zu entwickeln. Sie hat genau durchdacht, wie bestimmte Verdächtige eine tödliche Dosis des Gifts verabreicht haben könnten. Hastings schlägt vor, einen alten Freund hinzuzuziehen. Zufällig ist er der großartigste Detektiv, den die Welt je gesehen hat. Wie praktisch. In Das fehlende Glied in der Kette erhielt Poirot auch seinen Freund und Gehilfen. Hastings? Good Lord. Monsieur Poirot. Ich spielte die Rolle von Captain Hastings in der Fernsehserie Agatha Christie's Poirot. Mein Agent bat mich, gemeinsam mit David Suchet zu lesen. Wir lasen ein paar Szenen, das lief wohl recht gut, und so wurde mir die Rolle angeboten. Die beiden sind völlig gegensätzlich. Hastings ist sehr viel weltlicher veranlagt als Poirot. Der ist über die Maßen intelligent und analytisch und fürchterlich akkurat und penibel. Hastings ist das komplette Gegenteil. Hastings is quite the opposite. You say to me that Madame Inglethorpe ate very little for supper. Yes. One of those curious little facts, mon ami. We put it here. Der Detektiv muss jemandem seine Gedankengänge erläutern können. Und auch die Autorin braucht diesen Gehilfen, um das Publikum auf eine falsche Fährte zu lenken. Wir sind Hastings vielleicht einen halben Schritt voraus, weil Poirot etwas sagt wie, wenn Sie in diesem Raum nicht sehen, was ich sehe, mein lieber Freund Hastings, sind Sie noch dümmer, als ich dachte. Und das beschäftigt uns natürlich. Was sieht er wohl und Hastings nicht? Wir bilden uns ein, schlauer zu sein als Hastings, sehen aber auch noch nicht, was es ist. Der exzentrische belgische Detektiv war in Dutzenden von Kinofilmen zu sehen. Viele bekannte Schauspieler übernahmen seine Rolle. Darunter Peter Ustinov, Albert Finney und Kenneth Branagh. Aber es dauerte über 70 Jahre, bis es Poirot ins Fernsehen schaffte. Und die erste Fernsehfassung auf den Weg zu bringen, war kein leichtes Unterfangen. Meine Mutter war Fernsehproduzentin. Ihr gelang es, die Erben zu überzeugen, meiner Mutter Agathas Romane ins Fernsehen zu bringen. Denn Agatha hatte darauf bestanden, entweder Kino oder gar nicht. Mutter beschrieb es immer als ein Gesuch vor dem Christie-Direktorium, wo sie sich einer Art Prüfung ihres immensen Wissens über Agatha Christie unterziehen musste. Die Poirot-Serie von ITV wurde erstmals 1989 ausgestrahlt und lief sagenhafte 70 Folgen lang. David Suchet spielte Poirot in jeder einzelnen Folge und ist für viele der Inbegriff der Figur Poirot. Es ist seltsam verzaubernd, denn er ist für mich wirklich die perfekte Verkörperung von Poirot. embodiment of Poirot. Wenn ich Agatha Christie lese und Poirot darin vorkommt, sehe ich David vor mir. David Suchets Verkörperung der Rolle ist zur Fernsehlegende geworden. Er trug so einen Anzug, einen Fatsuit. Deshalb gab es eine extra für ihn angefertigte Holzkonstruktion. Zwischen den Takes konnte er sich da ausruhen und seine Tasse Tee trinken. Er legte die Rolle auch außerhalb des Drehs kaum ab. Ich habe am Set nie mit ihm als David Suchet gesprochen. Er war immer Poirot, selbst beim Mittagessen. Es gab mal einen Moment der Wahrheit, als wir Tod in den Wolken drehten. Teile davon wurden in Paris gedreht. Am Set waren eine große französische Crew und ein paar Engländer. Und David kam dazu und sagte, Bonjour, mes amis. Der Regieassistent kam und sagte, Bonjour, David, und redete dann in sehr schnellem Pariser Französisch weiter auf ihn ein. Aber da kam David natürlich nicht mehr mit, denn er spricht nicht so gut Französisch, wie man meinen könnte. Poirot und seine Verbindung zu Hastings waren nicht die einzigen zukunftsweisenden Aspekte in das fehlende Glied in der Kette. Ein weiteres bahnbrechendes Element hätte es, wie schon das Buch selbst, um ein Haar nicht gegeben. Der Verlag hatte es vorgeschlagen. Mesdames et Messieurs, good evening. In Christies ursprünglicher Fassung sollte das Ende des Romans in einem Gerichtssaal stattfinden. Auf Anraten ihres Verlegers schrieb sie es nochmal um in eine Salonszene mit versammelter Gesellschaft. Agatha Christie schuf diese Auflösungsszene, in der Poirot alle Verdächtigen zusammenruft, von denen einer der Täter ist. Poirot geht herum und sagt, Sie hätten es getan haben können, Sie und Sie, und man wartet voller Spannung auf sein Urteil. And yet, Madame Inglethorpe ordered a fire to be lighted in her room. Why? Because she wanted to burn something. Précisément, Inspector Jepp. Ein Beamter von Scotland Yard würde das natürlich nicht tun, aber es war nun mal Poirots Art, die Dinge aufzuklären. Das wurde zu einem wichtigen Element des Genres und ganz offensichtlich ihres eigenen Werks. Agathas Aufklärung des Falls in Anwesenheit aller Verdächtigen war eine beeindruckende Neuerung. Sie wurde nicht nur von vielen Krimi-Autoren übernommen, auch die große Mehrheit aller Fernsehkrimis wie Death in Paradise setzt darauf. Nach dem Erfolg ihres ersten Romans schrieb Agatha Christie 4 weitere Bücher. 1926 galt sie bereits als erfolgreiche Schriftstellerin. Sie zog mit ihrem Ehemann Archie in ein neues Haus in Sunningdale, Berkshire, das sie Styles nannten. Und sie bekam